Es muss einmal ernst werden. Ich war viel allein, aber ich habe nie allein gelebt. Wenn ich mit jemandem war, war ich auch froh, aber zugleich hielt ich alles für Zufall. Diese Leute waren meine Eltern, aber es hätten sich auch andere sein können. Warum war der mit den braunen Augen mein Bruder und nicht der mit den grünen Augen vom Bahnsteig gegenüber? Die Tochter des Taxifahrers war meine Freundin, aber ebenso gut hätte ich doch den Arm und den Kopf eines Pferdes legen können. Ich war mit einem Mann, war verliebt und hätte ebenso gut ihm stehen lassen und mit den Fremden, der uns auf der Straße entgegenkam, weitergehen können. Schau mich an oder nicht? Gib mir die Hand oder nicht? Nein, gib mir nicht die Hand und schau weg von mir. Ich glaube, heute ist Neumond, keine ruhigere Nacht, kein Blut wird fließen in der ganzen Stadt. Ich habe nie mit jemandem gespielt und trotzdem habe ich die Augen geöffnet und gedacht, jetzt ist es ernst, endlich wird es ernst. So bin ich älter geworden. War ich allein so unernst? Ist die Zeit so unernst? Einsam war ich nie. Wäre allein noch mit jemandem anderen, aber ich wäre gern endlich einsam gewesen. Einsamkeit heißt ja, ich bin endlich ganz. Jetzt kann ich das sagen, denn ich bin heute endlich einsam. Mit dem Zufall muss es nun aufhören. Neumond der Entscheidung. Ich weiß nicht, ob es eine Bestimmung gibt, aber es gibt eine Entscheidung. Entscheide dich. Wir sehen jetzt die Zeit. Nicht nur die ganze Stadt, die ganze Welt.